den Finanzen Post, schon jeden Sinn machst du. Schau mal, spruch du's. Schöne Bade, wo er schon deine Freunde und schon mal. Schöne Bade, wo er schon deine Brüste und dein Schwimmel. Schöne Bade, wo er schon deine Schwimmel, komm an dabei. Schöne Bade, wo er schon deine Freunde und schon mal. Il faudrait qu'on la refasse là.